SWR 2 Hörspiel. Gut. Abholen am Flughafen und ihn begleiten. Ah, keine Sorge, da kann nichts schiefgehen. Wie lange wird er brauchen, schätzungsweise? 5-6 Stunden. Okay. Dann Anruf Punkt 11.30 Uhr hier im Hotel. Ah ja. Nein, nein, nur keine Angst. Empfang. Hier ist George Wilder, Zimmer 17. Bitte bestellen Sie mir doch auf 11.30 Uhr einen Mietwagen. Irgendeine kleinere Limousine, Fabrikat spielt keine Rolle. Und lassen Sie mir einen Tisch im Kupferkessel reservieren. Ja, den meine ich. Am Circular Quay. 12 Uhr, 2 Personen. Ach ja, bitte, und können Sie mir noch 2 Portionen Kaffee auf Nummer 17 schicken? Ja, natürlich, gleich. Ich erwarte Besuch. Wenn ein Mr. Markham Forbes nach mir fragt, möchte er bitte raufkommen. Danke. Ja. Ah. Morgen, George. Markham, komm rein. Bisschen eng, die Bude hier. Ich fürchte, du musst dich aufs Bett setzen. Danke. Tut mir leid, dich aus dem Urlaub zu holen. Ja, sowieso nicht viel los mit dem Schnee im Moment. Ist deine Frau noch geblieben? Ja. Stocksauer auf dich natürlich. Herzloser Mensch. Oh. Einmal im Jahr 2 Wochen mit mir in den Bergen. Und nicht mal das ist ihr gegönnt. Ja, meine würde nicht anders reagieren. Frauen verstehen nie, dass sich unvorhersehbare Schwierigkeiten ergeben können. Kaffee? Ja, danke. Bitte. Mhm. Danke. Und sag mal, warum das plötzliche Treffen in diesem obskuren Hotel? Was ist passiert? Etwas sehr Ärgerliches. Letzte Nacht habe ich einen Anruf von einem Verbindungsmann in London erhalten. Zu Hause, in Sachen Sicherheit. Riskant, wie? Den Leiter der australischen Spionageabwehr in Sachen Sicherheit bei sich zu Hause anzurufen. In dem Fall weniger gefährlich als ein Anruf im Büro. Hm. Markon, es ist den Russen gelungen, uns eine Ratte in den Bau zu setzen. Eine noch schlafende Ratte. Einen noch nicht aktivierten, aber jederzeit aktivierbaren Agenten. Genau. Und? Wer ist es? Weiß nicht. Fest steht nur, dass er bei uns im Führungsstab sitzt. Also einer von 5? Einer von 3. Uns beide nehme ich natürlich aus. Na, warum nimmst du mich aus? Als Polizist habe ich gelernt, mich auf meine Nase zu verlassen. Ach, wenn das stimmt, George, was du sagst, dann hast du verdammt mehr nötig als deine Nase. Ich habe dich zu meinem Stellvertreter ernannt, zum zweiten Mann. Ja, bin auch sehr dankbar dafür. Aber vor deiner Ernennung habe ich dich durchleuchten lassen. Ach. Auf Herz und Nieren. Dann müsste ich ja der Verdächtige Nummer 1 sein. Als ehemalige Angehörige des diplomatischen Dienstes könnte ich doch leicht auf einem meiner 3 bisherigen Posten hinter dem eisernen Vorhang geködert worden sein. Oder bestochen. Oder gekauft. Die Ratte ist in Australien geboren. Du bist gebürtiger Engländer. Ach so. Kannst du mir trauen? Klar. Warum? Warum? Falls du derjenige welcher wärst, dann würdest du mich dann etwa kommen lassen, um mir zu eröffnen, dass sich an der Spitze des australischen Secret Service ein Verräter befindet? Was würde ich denn sonst tun? Still und leise den Wolf füttern. Mit jedem Stückchen Papier, das dich belasten könnte. Und schnellstens deine Ausreise vorbereiten. Ach so, würdest du es machen? So ungefähr. Mr. Kenneth Albright? Sie sind Jean Lefebvre? Janine Lefebvre. Sieht den Idioten in der Zentrale ähnlich, mich mit einer Frau arbeiten zu lassen. Es tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Trotzdem, willkommen in Australien. Danke. Hatten Sie einen guten Flug? Nein. 23 Stunden lange Weile. Regen in London, Regen in Neu-Delhi, Regen in Bangkok und jetzt auch Regen hier. Aber keine Schwierigkeiten. Schwierigkeiten? Passkontrolle, Zoll. Ich bin ein harmloser Tourist. Haben Sie einen Wagen? Draußen. Gut. Wo sind die Schließfächer? Hier drüben. Hm. Von mir aus kann's losgehen. Sie wollen nicht lange in Sydney bleiben? Nein, ich fliege mit der Abendmaschine zurück. Und warum stört es Sie, dass ich eine Frau bin? Ich arbeite lieber mit Männern. Ich habe einigen Verstand und bin durchaus fähig zu tun, was man von mir verlangt. Ihre Fähigkeiten sind aktenkundig. Aber es geht um eine Blitzaktion. Ich habe meine Instruktionen nur in Stichworten und telefonisch bekommen. Natürlich nahm ich an, Jean Lefebvre würde ein Mann sein. Ach, mein Geschlecht, diese Kleinigkeit schien eben nicht weiter wichtig. Lassen wir das Thema. Also, was wissen Sie? Ich bin angerufen worden, gestern. Und? Der Anrufer identifizierte sich mit dem Kennwort, nannte mir ihren Namen, die Zeit ihrer Ankunft, die Nummer ihrer Maschine und sagte, dass ich sie abholen und ihren Anweisungen folgen solle. Außerdem erhielt ich den Auftrag, einen Mann namens George Wilder ausfindig zu machen und festzustellen, wo er sich heute aufhält. Das war nicht leicht. Aber Sie haben ihn gefunden? Er wird den ganzen Tag in Sydney sein. Gut, und wo? Das erfahre ich im Laufe des Vormittags über einen Kontaktmann. Ist der Kontaktmann zuverlässig? Ja. Sie wissen, warum ich seinen genauen Aufenthaltsort kennen muss. Weil Sie ihn sprechen wollen, nehme ich an. Ich will ihn nicht sprechen. Ich will ihn töten. Woher stammt die Information? Aus London. Von einem unserer Leute im Australia House. Mhm. Kenne ich ihn? Wahrscheinlich, aber das spielt jetzt keine Rolle. Du hast noch mit niemandem darüber gesprochen? Nein. Nur mit dir. Mhm. Obwohl ich es eigentlich dem Minister hätte melden müssen. Und der hätte sofort Alarmstufe 1 gegeben? Er hätte eine interne Razzia angeordnet, gewiss. Und warum hast du es ihm nicht gemeldet? Weil ich dann meinen Kopf auf den Block gelegt hätte. Malcolm, wenn die Ratte, die sich bei uns eingenistet hat, auch nur entfernt Wind von unserer Information bekommt, ist sie doch im Handumdrehen auf und davon. Ja, das ist anzunehmen. Er hat bestimmt auch schon ein paar Schlupflöcher in petto. Sicher. Ich will die Ratte ans Licht ziehen, noch ehe ein Ton von der Sache verlautet. Und ich habe dich hergebeten, damit wir in ein paar Stunden fleißiger Heimarbeit vielleicht auf ihre Spur kommen. Vielleicht gelingt's uns. Tja, aber damit riskierst du auch Kopf und Kragen. Minister machen bekanntlich kurzen Prozess mit Untergebenen, die auf eigene Faust vorgehen. Ja, natürlich. Also, wie gehen wir vor? Ich habe alle Unterlagen und Akten über die drei in Frage kommenden Herrschaften hier. Einer von ihnen muss irgendwann von den Roten gekauft worden sein. Wir nehmen ihr ganzes Leben unter die Lupe. Und wenn wir Glück haben, finden wir was, wo wir einhaken können. Die Chance halte ich für gering. Alle drei sind regelmäßig, wie vorgeschrieben, von meinen Vorgängern und mir überprüft worden. Wer es auch ist, der Kerl war bestimmt nicht so dumm, uns irgendwelche Hinweise zu hinterlassen. Ja, das erwarte ich auch nicht. Als ob die Tatsache, dass wir beide heute in Sydney sind, nicht schon Grund genug für unsere Ratte ist, die Ohren zu spitzen? Ich bin ganz offiziell und dienstlich hier, um einen amerikanischen CIA-Mann zu treffen. Du bist zurzeit im Perisher Valley und läufst Ski. Und wie lange sollen wir uns noch in diesem deprimierenden Loch vergraben? Zunächst bis Mittag und dann lade ich dich zum Essen ein. Und wenn wir bis zum späten Nachmittag nichts ausgebuddelt haben, fliege ich nach Melbourne zurück und unterrichte den Minister. Worauf er dann die Axt schwingen wird. Ja, aber nur über meinem Haupt. Du fährst wieder in die Berge und ölst deine Skier oder was man sonst macht mit diesen Dingern. Man wachst sie. Ja, natürlich. George. Also ehrlich, du machst mir Spaß, George. Du wirst deinen Tritt in den Hintern kriegen. Meldungen Dringlichkeitsstufe 1 zu unterschlagen, mit geheimen Verschlusssachen durch die Gegend zu reisen. Lass uns mit etwas mehr Optimismus an den Start gehen, ja? Wollen doch mal sehen, ob wir diese Ratte nicht aufstöbern können. Wohin soll ich Sie bringen, Mr. Albright? Zu Ihnen. Der Verkehr ist entsetzlich bei so einem Regen. Wie lange wollen Sie mir die Ehre geben? Warum? Störe ich Ihr Liebesleben? Nein, eine Frau wie Sie muss doch einen Mann haben. Er ist verheiratet. Tja, wie praktisch. Aber er taucht hoffentlich nicht auf in den nächsten paar Stunden. Nein. Gut. Sagen Sie. Ja? Warum sollen Sie Wilder umbringen? Ich sehe keinen Grund, sie nicht ins Bild zu setzen. Vorgestern Abend, genauer gesagt vor 36 Stunden, hat sich ein leitender Beamter der Chiffrierabteilung unserer Botschaft in London mit einem Angestellten des Australia House in Verbindung gesetzt und Geheiminformationen gegen Geld und politisches Asyl angeboten. Er hat unglücklicherweise und ehe unsere Sicherheitsleute ihm den Mund stopfen konnten, eine wichtige Sache ausgespuckt. Als Köder, sozusagen. Und zwar? Dass es uns gelungen ist, in die Spitze der australischen Spionageabwehr einen Agenten einzuschleusen. Einen noch nicht aktivierten Agenten. Nicht, dass von den Australiern selbst viel zu holen ist. Aber was sie von den Amerikanern bekommen, ist für uns von größter Wichtigkeit. Aber wenn schon so viel durchgesickert ist, wird unser Agent doch bereits verhaftet sein. Unser Mann ist noch nicht entlarvt. Wilder ist ein harter Typ und ein schlauer Fuchs, das wissen wir. Wir halten es für möglich, dass er versuchen wird, unseren Mann im Alleingang zu erledigen, womit er sich selbst, seiner Behörde und seinem Land eine Menge Ungelegenheiten ersparen würde. Und er weiß nicht, welcher seiner Leute es ist? Nein, man muss ihn erst ausfindig machen. Es gibt uns Zeit. Zeit, unseren Mann zu schützen, indem wir Wilder liquidieren. Richtig. Dass Wilder heute in Sydney ist, scheint die Theorie der Zentrale zu bestätigen, dass er sich außerdienstlich ans Werk machen wird. Auf eigene Faust. Viel entgeht Ihnen nicht in Moskau. Das sollten Sie wissen, Genossin Lefebvre. Na, Malcolm? Schon was Greifbares? Papier. Nichts, womit sich was anfangen lässt. Aber irgendeinen dunklen Punkt muss es doch geben bei ihm. Das ist makellos alles. Karriere, Finanzen, Psychobefund. Nur sein Privatleben scheint etwas wackelig zu sein. Falls es sowas wie ein Privatleben gibt in unserem Beruf. Du kennst seine Frau? Ich hätte das zweifelhafte Vergnügen, mal mit ihr zusammenzutreffen. Richtiger Eisberg, wie? Du frierst schon, wenn sie nur lächelt. Das ist ein hartes Los für einen Mann. Sie hat Probleme. Geht jede Woche zum Psychiater. Um sich auszusprechen. Die Sprechstundenhilfe des Herrn versorgt uns mit Kopien seiner Aufzeichnungen. Gefasel. Nichts von Interesse. Du erfasst jeden von uns mit gleicher Akribie, nehme ich an. Das ist mein Job. Also, weißt du auch alles über Janine? Ja. Führst du eine Akte darüber? Nur laufende Notizen. Für den Fall, dass dir etwas zustoßen sollte. In der Zentralkartei befindet sich nichts, da habe ich nachgesehen. Ah. Ich habe sie im Safe in meinem Büro. Um dir möglichen Verdruss zu ersparen. Danke. Sehr freundlich. Aber Janine kann nie als Sicherheitsrisiko gelten. Aber bestimmt nicht. Nur privat könnten sich Schwierigkeiten ergeben für dich. Ach, was du nicht sagst. Ich meine nicht nur in deinem häuslichen Bereich. Man könnte dich unter Druck setzen. Deine Akte wäre jedenfalls prima Munition für einen Ehrgeizling, der es auf meinen Sessel abgesehen hat. Ich möchte feststellen, dass ich durchaus zufrieden bin auf meinem. Freut mich zu hören. Aber bauen kannst du auf Janines Diskretion nicht. Oh doch, Janine ist keine Gefahr. Alle Frauen haben die Neigung zu schwatzen. Janine nicht, auf sie ist Verlass. Sie hat eine Menge Selbstbeherrschung, manchmal sogar zu viel für meinen Geschmack. Du hast es eigentlich kennengelernt. Ist das nicht in deinen Notizen? Nein. Auf einer Party in Melbourne. Sie ist eine ungewöhnliche Frau. Die dich fest in der Angel hat, würde ich sagen. Ach, würdest du sagen, ja? Warte nur, bis sie anfängt, die Leine einzuziehen. Fühlst du dich nie angezogen von einer anderen Frau? Ich glaube nicht, dass ich mit zwei Frauen fertig werden würde. Alles fest in der Hand, was? Das macht das Leben einfacher. Eine hübsche Wohnung, die Sie haben. Schlachtfernseher, Videorekorder, Stereoanlage, Massen von Kassetten und Platten. Gute Möbel. Gemietet? Nein, Eigentum. Sie haben ganz schön gewuchert mit Ihren Pfunden. Das wird die Zentrale in Moskau freuen. Der armselige Zuschuss von dort reicht nicht mal für meine Gas- und Stromrechnung. Sie vergessen, dass ich ein anständiges Gehalt von der Universität beziehe. Sehr komfortabel alles. Ganz anders als die kleinen Löcher, mit denen sich die meisten in Russland begnügen müssen. Sie doch nicht. Nein, ich nicht. Sie gehören doch zur privilegierten Elite. Stört Sie das? Ich habe immer Privilegien abgelehnt. Sie haben Genossinnen? Denken Sie heute anders? Natürlich nicht. Ich hasse Ausbeuter, wo immer auf dieser Welt. Sie scheinen etwas durcheinander zu sein. Ich bin nicht durcheinander. Vielleicht die Nerven. Es war eine lange Wartezeit. Dachten Sie schon, man hätte Sie vergessen? Ich weiß nicht, vielleicht. Wie lange ist das denn her? 12 Jahre. Eine lange Zeit. In 12 Jahren kann ein Mensch nahezu alles vergessen. Was wollen Sie damit sagen? Dass die Zentrale nie was vergisst. Wir sind alle gespeichert in einem fehlerfrei funktionierenden elektronischen Gedächtnis. Ich weiß. Mögen Sie Australien? Es ist okay. Nur okay? Es ist anders als andere Länder. Es hat nur ein schlechtes Image. Inwiefern? Das ist schwer zu erklären. Es ist jedenfalls besser als ein Ruf. Es dürfte manchmal nicht leicht für Sie sein. Was? Der Verlockung zu widerstehen, ganz dazu zu gehören. Mein Auftrag war, mich zu assimilieren und zu leben wie alle hier. Was sicher nicht viel Mühe machte. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Richtig. Also dann an die Arbeit. Tja, von einer Ratte bis jetzt keine Spur. Makellos alles. Zum Teufel. Bis auf seinen Hang zu leichten Mädchen. Ein Wunder, dass er neben einer so frigiden Frau nicht schon längst ein Eiszapfen geworden ist. Ich habe mir vom Sittendezernat die Akten der Prostituierten kommen lassen. 2 sind das in der Hauptsache. Und? Sie nennen sich Callgirls, weil das besser klingt. Hier, die Adressen sind angeheftet. Er besucht sie regelmäßig, stellt aber keine besonderen Ansprüche, wie die beiden verlauten ließen. No. Sie werden ihnen Geld kosten. Neben der finanziellen gibt es ja auch noch eine moralische Seite, sofern er sich fragen sollte, was seine Kollegen und seine Frau von ihm denken. Das wäre eine schwache Stelle, wo die Russen hätten einhaken können. Ach, Quatsch. Für so gravierend werden selbst die Russen solche Seitensprünge nicht halten. Du, George, ich glaube, wir kämen schneller voran, wenn wir getrennt arbeiten würden. Wenn du nach Melbourne zurückfliegen willst, dann bleib ich hier und Accra allein. Nein. Denke, es ist besser, wenn wir vorläufig beide hier bleiben. Na schön, wie du meinst. In deinem Interesse hoffe ich nur, dass bald was auftaucht. Es wird was auftauchen. Bestimmt. Ich brauche eine Kanone. Ein Gewehr. Es hieß, dass Sie jederzeit an Schusswaffen herankommen können. Das kann ich auch. Ich habe einen Waffenschein. Zeigen Sie her. Hier. Danke. Den Schein muss man vorweisen, wenn man ein Gewehr kaufen will. Russland ist weit von hier, aber nicht hinter dem Mont Lefebvre. Ich möchte ein Gewehr mit hoher Mündungsgeschwindigkeit. Leicht, nicht zu groß. In einer Tasche zu transportieren. Am besten ein belgisches oder norwegisches. Jedenfalls kein amerikanisches. Und dazu eine Schachtel Munition. Ich werde nur 1 oder 2 Patronen brauchen, aber es sieht natürlicher aus, wenn Sie sich eine ganze Schachtel geben lassen, als hätten Sie vor, auf die Jagd zu gehen. Wissen Sie, was passiert, wenn mit dem Gewehr, das ich kaufe, Wilder erschossen wird? Die Ballistikexperten der Polizei werden ohne große Mühe feststellen, mit was für einer Waffe er getötet wurde. Und wenn sie ausfindig machen, dass das Gewehr von mir gekauft worden ist, rücken sie hier an. Und dann? Was dann? Natürlich sind sie dann nicht mehr hier, sondern schon längst außer Landes. Das hatten Sie nicht erwähnt. Immer noch nichts. Bis jetzt. Wenn es unmöglich ist, ihn zu fassen? Malcolm, du überraschst mich. Gefasst werden sie alle, irgendwann. Du bist sicher, dass diese Ratte existiert? Ach, idiotische Frage, natürlich. Entschuldige. Das KGB sitzt überall. Ein ganzes Heer von Agenten haben sie aufgebaut. Und wie sie die von Land zu Land schleusen. Hier schwirren sie rum als Handelsexperten oder Diplomaten. Und vom CIA erfahren wir dann, was sie wirklich sind. Setzen sie vor die Tür, sie ziehen ab und tauchen woanders wieder auf. Das ist ein Zirkus. Aber manche kommen auch freiwillig und geben auf. Aus Angst oder weil sie es satt haben. Wie der große Blonde damals. Erinnerst du dich noch? Ja, aber der kam nicht freiwillig. Auf den wurden wir aufmerksam durch einen Tipp. Und das Ende vom Lied, einer von unseren Botschaftsangehörigen in Moskau wurde unter falschen Anschuldigungen eingelocht und wird zu einem Austausch gezwungen. Ja, ja. Und dann diese andere Geschichte. Welche? Welche meinst du? Augenblick, lass mich nachdenken, oder? Du warst, richtig, du warst damals in England. Naja, kleiner Fisch, kaum der Rede wird. Verdammt nochmal, George, warum hast du mir denn nichts erzählt davon? Warum weiß ich das nicht? Ist doch mein Ressort schließlich. Ach, sie kam reinspaziert, einfach so. Sie? Eine gewisse Mary Mitchell, Amerikanerin. Ich hab sie selbst verhört. War nicht viel los an dem Tag. Und, was hat sie dir erzählt? Alles. Sie hatte als junge Studentin 67 einen Job bei irgendeiner vertriebenen Hilfsorganisation in Vietnam angenommen und dort einen amerikanischen Arzt kennengelernt, Liebe auf den ersten Blick, bald darauf Heirat. Aber der Mann ist ein paar Monate später von einem betrunkenen Soldaten, der zu einer australischen Patrouille gehörte, getötet worden. Ohne jeden Anlass. Stimmt das? Wer weiß? Hat sie den Burschen verklagt? Sie sagte ja. Aber dann seien die Unterlagen bei einem Vietcong-Angriff verloren gegangen. Naja, spielt doch keine Rolle mehr. Aber damals hatte sie sich Rache geschworen und sich nach der Rückkehr in die Staaten einem russischen Führungsoffizier als Agentin zur Verfügung gestellt. Sie wurde nach entsprechender Durchleuchtung angenommen, musste das übliche Training absolvieren und als sie dann damit fertig war, hieß es, sie solle Antrag auf Auswanderung nach Australien stellen. Um was hier zu tun? Um hier zu leben. Wenn man etwas zu viel von ihr verlangt oder sie unter zu großen Druck gesetzt hätte, was dann? Nach meinem Eindruck war sie glaubwürdig. Sie wollte und will nichts als die Vergangenheit vergessen. Und du, der du immer Vorsicht predigst vor dem anderen Lager, du hast dich von Mitleid überwältigen lassen. Ach, ich hab sie so weiterleben lassen wie zuvor. In der Hoffnung, dass doch mal ein sowjetischer Agent Kontakt mit dir aufnimmt. Hm? Also Frauen sind unberechenbar. Naja, wer wagt, gewinnt. Vielleicht kommt was dabei raus. Ja, abwarten. Sie vergessen ja nie einen ihrer Leute. Bisher ist noch niemand bei ihr erschienen. Nein, nein, noch nicht. Aber in Anbetracht der neuen Lage, wer weiß. Vielleicht erhält sie die Anweisung, sich mit dem Mann, den wir suchen, in Verbindung zu setzen. Also, all das hättest du mir aber längst sagen müssen, George. Wo arbeitet sie? Wo ist die Akte von ihr? Die liegt bei mir. Du kannst sie jederzeit einsehen, wenn wir wieder in Melbourne sind. Eine Frau. Ausgerechnet eine Frau. Wie kannst du sicher sein, dass sie nicht als Doppelagentin benutzt wird? Stellst du die Richtigkeit meiner Beurteilung in Frage? Nein, nein, das nicht. Natürlich nicht. Ich kenne doch ihre Methoden. George, ich weiß, wie die Moskauer Zentrale ihre Leute indoktriniert, wie sie ihre Agenten im Auge behält. Das weiß ich auch. Aber nicht schon genug Ärger mit der Geheimniskrämerei zwischen den Abteilungen? Spielen wir jetzt auch noch unter uns, blinde Kuh? Keine Angst, Malcolm. Du wirst selbstverständlich genau ins Bild gesetzt. Wie spät ist es jetzt? Fast 11. Na gut, dann gehen wir noch mal die Unterlagen durch und unterhalten uns darüber beim Essen. Vielleicht kommt uns ja doch noch ein Geistesblitz, was? George, ich meine immer noch, es wäre besser, wenn wir getrennt ans Werk gehen würden. Mach dir keine Gedanken. Konzentrier dich lieber auf die Papiere hier. Ihr Pass ist in Ordnung, Lefebvre. Ich kann gemäß meinen Instruktionen jederzeit Australien verlassen. Sie sind nicht allzu begeistert von der Idee, mit mir zu verschwinden, oder? Vielleicht würden Sie lieber in Ihrer komfortablen Wohnung bleiben, bei Ihrem verheirateten Freund. Hätte ich nicht komfortabel leben sollen. Nichts dagegen zu sagen, nicht das Geringste. Aber wenn Sie nicht mitkommen wollen, muss ich natürlich denken, dass Sie vielleicht andere Arrangements in Erwägung ziehen. Was meinen Sie? Wenn ich noch lebe, dann nur, weil ich allem und jedem misstraue. Und selbstverständlich den Instruktionen folge, welche in diesem Fall lauten, Sie mitzunehmen. Ach, keine Sorge in dieser Richtung. Dass ich so reagiere, dürfte wohl normal sein. Nein, eigentlich nicht. Es beängstigt mich alles ein wenig. Aber Sie können mir trauen. Ich kann. Ich muss. Und ich hoffe um Ihretwillen. Sie haben ein gutes Gedächtnis. Das klingt wie eine Drohung. Das ist eine Drohung. Ich habe nichts vergessen. Dann brauche ich Sie ja nicht daran zu erinnern, dass die Zentrale keine Verstöße duldet. Und mich an der Ausführung meines Auftrages zu hindern, wäre ein Verstoß, ein sehr grober Verstoß. Das weiß ich. Mir scheint nur, die Zentrale traut mir mehr als Sie. Die Zentrale arbeitet mit Akten, ich mit Menschen. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Sie können froh sein, dass ich in meinen Berichten mit Kritik sparsamer bin als manche meiner Genossen. Sie sind ausschließlich für eine Aufgabe wie diese hier aufgebaut worden und mit deren Erledigung ist auch Ihr Aufenthalt hier zu Ende. So, und jetzt machen Sie einen Anruf. Gut. In 10 Minuten bin ich zurück. Dort steht doch ein Telefon. Ich weiß nicht, ob mein Anschluss nicht überwacht wird. Ich rufe besser von einer Zelle aus. Ich komme mit. Ich bleibe im Wagen, während Sie mit dem Kontaktmann sprechen. Anschließend besorgen wir die Waffe. Wirklich, George. Ich glaube, wir müssen uns geschlagen geben und interne Sturmwarnung auslösen. Nein, nein, nein, noch nicht. Hier ist was. Ich fühle es sich hier. Ich rieche es förmlich. Ich nicht. Ich kann nur feststellen, dass ich langsam Hunger kriege. Ja, es ist jetzt 11.25 Uhr. Ich habe den Tisch auf 12 Uhr bestellt. Wir haben also noch ein bisschen Zeit. Schön. Legen wir den Papierkram zur Seite. Vielleicht kommen wir anders ans Ziel. Welche Motive müsste man in Betracht ziehen? Geld? Erpressung? Idealismus? Aber dann dürfte es wohl sehr schwierig sein, ihn zu finden. Müsste euch ja schon vor Jahren den Roten verschrieben haben. Als der Kommunismus noch reizvoll erschien. Und müsste sehr vorsichtig gewesen sein. Entschuldigung. Ja? Ja, Janine. Woher weiß sie, wo wir sind? Ich habe ihr die Nummer gegeben. Sie ist in beruflichen Schwierigkeiten und hat mich schon gestern Abend zu Hause angerufen. Sie wollte einen Rat, aber ich hatte ja keine Zeit. Dann gilt die Schweigepflicht also nur für mich? Malcolm, wie kann man nur so empfindlich sein? Ich finde, das geht zu weit, was George. Zu weit geht und was nicht, ist immer noch meine Entscheidung. Lass mich einen Augenblick allein, ja? Ja, ja, ja, bitte. Ja. Ja, Janine? Dieser Regen. Sie haben es? Hier, in der Tasche. Ein belgisches, Kaliber 7,62. Der Schaft ist abschraubbar und es hat ein Zielfernrohr. Ausgezeichnet. Patronen? 50 Stück. Sehr gut soweit. Und jetzt? Jetzt besorgen Sie mir ein paar weiche Lederhandschuhe. Warum lassen Sie sich nicht mal nass regnen Größe zur Abwechslung? 9. Für sich selbst brauchen Sie keine. Sie werden das Ding nicht anrühren. Was hat Ihr Kontaktmann gesagt? Wo ist Walder zu finden? Er ist zu Mittag in einem Restaurant in der Nähe des Circular Quay. Nach dem Essen geht er eine halbe Stunde spazieren. Am Opernhaus vorbei zum Botanischen Garten. Das tut er immer, wenn er dort gegessen hat. Bei dem Regen? Mein Verbindungsmann sagt, bei jedem Wetter. Ist es weit zum Botanischen Garten? Nein. Wie sieht's dort aus? Es ist keine sehr große Anlage. Viele tropische Bäume und Büsche. Es wird ja immer besser. Gegen 1.30 Uhr dürfte er dort sein. Aber er ist wahrscheinlich nicht allein. Das ist schlecht. Nicht zu ändern. Na, hoffentlich steht er still. Oder läuft davon in die gegengesetzte Richtung der Begleiter. Denn sonst, wenn er auf uns zugeht, muss ich zweimal feuern. Aber das können Sie... Möchten Sie lieber im Gefängnis landen? Auf Ihren Mann ist Verlass. Unbedingt. Sie trauen mir wirklich nicht, oder? Ich besorge Ihnen jetzt die Handschuhe. Noch einen Tropfen von dem Niersteiner, Marker. Danke, George. Ja, gern. Dir, danke. Ist doch klar, das KGB wird inzwischen schon wissen, dass wir Wind gekriegt haben von Ihrer Ratte in unserem Bau. Tja, mag sein. Wie werden Sie in Moskau reagieren? Was meinst du? Naja, grundsätzlich haben Sie nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie ziehen den Mann so schnell wie möglich ab. Oder, zweite Möglichkeit, da wir seinen Namen ja nicht kennen, lassen Sie ihn weiter im Bau. Schlafen. Und hoffen, es geht alles gut. Das heißt? Das heißt, dass wir ihn nicht fassen können. Auf welche der beiden Möglichkeiten würdest du setzen? Also ich glaube doch, dass die Moskauer Zentrale auf Nummer sicher gehen und ihn abziehen wird. Noch weitere Argumente, die dafür sprechen? Hm. Naja, Sie sind sich zweifellos klar darüber, dass wir hier nichts unversucht lassen werden, um hinter seine Identität zu kommen. Könnten Sie deshalb nicht noch was anderes tun? Was? Seine Position stärken, statt ihn abzuziehen. Das verstehe ich nicht. Was meinst du damit? Angenommen, Sie rechnen damit, ich behalte die Sache für mich, bis ich die Ratte gefunden habe. Mhm. Was brächte Ihnen das ein? Zeit. Zeit, um dich um die Ecke zu bringen. Dann hätte Ihr Mann sogar die Chance nachzurücken. Ach, George, aber rangmäßig wäre doch ich dein Stellvertreter erstmal an der Reihe. Hm? Um Himmels Willen, George, jetzt kriege ich ja schon eine Gänsehaut. Ja, dich müssten Sie vorher natürlich auch noch liquidieren. Aber, kleiner Unfall, mehr oder weniger, was soll's? Du scheinst nur eins zu vergessen. Hm? Und zwar? Deine Informationsquelle. Ist auch eine Gefahr für Sie? Die existiert nicht mehr. Der Mann in London, der mir den Tipp gegeben hat, ist kurz nach seinem Anruf am Piccadilly Circus unter die U-Bahn gestürzt. Ach. Mhm. Tja, dann bleibt uns nur die unerfreuliche Schlussfolgerung, dass sie sich für Gewalt entschlossen haben. George, es ist höchste Zeit, dass wir uns trennen. Wir geraten sonst in ernste Schwierigkeiten. Meinst du nicht auch, es ist jetzt klüger, wir marschieren getrennt? Später vielleicht, ist doch noch erstmal zu Ende. Wer weiß, vielleicht ist es deine Henkersmahlzeit. Warte, George, ich bitte dich, hör auf mit deinem blöden Witz. Ich hab immer gedacht, du hast Humor. Ich nehme mein Leben und meine Aufgabe ernst. Jo. Wie würdest du dann unsere Aufgabe definieren? Wir arbeiten für die Sicherheit der Nation. Was sonst? Und das heißt? Zum Schutz unserer Gesellschaft. Unserer Lebensart. Und weil ich gesagt habe, auch du könntest Opfer eines Anschlags werden. Deine Haut. Ist die dir wichtiger als deine Aufgabe? Vielleicht sehe ich die Bedrohung meines Lebens in der Bedrohung unseres Landes. Oh, das ist sehr patriotisch, Morkum. Doch Selbsterhaltungstrieb gibt es nicht nur beim Tier, man muss sich seiner nicht schämen. Nur, dass der Mensch über seinen Trieben und über seinen Instinkten zu stehen hat. Wenn das Ganze angegriffen wird, dann wird doch das Ganze Widerstand leisten. Geschlossen. Aber trotzdem jeder für sich, ist nun mal so. Wie weit werden Sie gehen? Was glaubst du? Wir. Na, die Roten natürlich. Soweit sie können, ohne sich in internationale Konflikte zu verwickeln. Wir sind nur winzige Steinchen auf ihrem Weg zur Weltrevolution. Und jetzt? Wohin? Zu einem Reisebüro. Zu irgendeinem, wo man 2 Flugkarten nach Neuseeland kaufen kann. Neuseeland? Dort buchen wir dann London und von London aus fliegen wir weiter nach West-Berlin, wo uns ein Freund abholen und nach Ost-Berlin bringen wird. Von da aus geht's dann weiter nach Moskau. Ist es wirklich nötig, so auf die Maschine zu wechseln? Auf diese Weise ist es schwieriger, uns auf der Spur zu bleiben. Wir kaufen die Tickets natürlich jeder für sich. Reisen getrennt. Auch mit anderen Pässen. Kann ich meinen mal sehen? Er liegt in meinem Koffer, im Flughafen. Wann fliegen wir? Sobald Wilder ein für alle Mal außer Gefecht gesetzt ist. Ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Nicht sicher? Wie traurig. Ich muss schon sagen, Sie machen mir Spaß. Es ist mein erster Einsatz. Was wollen Sie? Natürlich bin ich da etwas nervös. Und Sie vergessen, dass wir in Australien sind. Hier kommt es zwar vor, dass ein Verbrecher auf offener Straße erschossen wird, aber nicht hohe Regierungsbeamte. Das gibt's hier einfach nicht. Und ich habe gedacht, in Australien ist alles möglich. Warum kann man es nicht so machen, dass sein Tod aussieht wie ein Unfall? Das wäre mir auch lieber, wenn ich Zeit genug hätte. Aber ausgerechnet Wilder. Es gibt keinen anderen Weg. Wie verlassen es hier ist. Die Leute in Sydney scheinen Regen nicht zu mögen. Ich habe solches Wetter gern. Riecht alles so intensiv. Das Meer, die Pflanzen. Ist richtig erfrischend. Schön nass werden wir. Ach was. Niesel doch nur. Und wozu haben wir Schirme? Das Vor da draußen im Hafen sieht heute ein bisschen traurig aus, finde ich. Ne? Man denkt, dass man sich 1840 vorgestellt hat, die kleine, befestigte Insel. Könnte die ganze russische Armada aufhalten. Naja, viel hat sich in der Beziehung nicht geändert bei uns. Wir haben immer noch zu wenig Waffen und Militär. Ja, aber zurück zu unserer Ratte. Sind wir zu irgendwelchen Schlüssen gekommen? Ich? Nein. Ich finde, dass uns die Jagd nach diesem Phantom noch kein Stück weitergebracht hat. Versuchen wir doch mal, uns in den Mann hineinzuversetzen. Ach, George. Wenn wir nicht mal eine vage Vorstellung von ihm haben. Oder hat ihn jemand beschrieben? Gelbe Zähne, dicke schwarze Augenbrauen. Nein, George, wie gesagt, das ist ein Phantom. Vielleicht mit 2 Köpfen und 3 Beinen. Wir können nur davon ausgehen, dass er ein Mann mit einem Kopf und 2 Beinen ist. Tja. Und sonst? Wie ist er sonst? Weiß der Himmel. Respektabel erscheinen? Ja, wahrscheinlich. Ehrgeizig? Jedenfalls gehört es sicher zu seinem Job, sich so unentbehrlich wie möglich zu machen. Und so viel mitzukriegen, wie er nur kann. Und auch nicht zu vergessen, auf seine Beförderung hinzuarbeiten. Du sag mal, was meinst du? Ob er beliebt ist? Ach, denk schon. Vermutlich dürfte er vermeiden, unnötig Aufmerksamkeit zu erregen. Also dürfte es nahezu unmöglich für uns sein, ihn aufgrund seiner Akten zu entlarven. Ja, was zu erwarten war. Marco. Du bist keine große Hilfe. Die Möglichkeit, dass das KGB versuchen könnte, den Mann zu retten, indem es uns aus dem Weg räumt, hast du mit keinem Wort erwähnt. Und du bist der Experte. Also George, du hältst mit was zurück? Wenn du wirklich glaubst, dass jemand dich umlegen will, warum gehst du dann ungerührt hier im Botanischen Garten spazieren? Du meinst also... Du weißt, wer die Ratte ist. Ja. Genau. Seit wann? Seit gestern Nacht. Und woher? Weil mir mein Londoner Gewehrsmann am Telefon sagte, der bewusste Botschaftsangestellte habe ihn zweimal angerufen. Beim ersten Mal habe er nur deinen Namen genannt und angedeutet, er könnte von Interesse sein. Beim zweiten Mal rückte er mit seinen Bedingungen und gewissen Einzelheiten heraus, nicht sehr intelligent natürlich die Katze aus dem Sack zu lassen, bevor er den Lohn dafür in der Tasche hatte. Aber den hätte er sowieso kaum noch kassieren können. Die Verbindung brach mittendrin ab. Ich nehme nicht an, dass er noch lebt. Du? Hier entlang wird er kommen. Gut. Ich glaube, das Gebüsch hier ist ein ausgezeichnetes Versteck. Zumal der große Baum dahinter den Regen etwas abschirmt. Das wäre es also. Wenn er hier angelangt ist, wäre es ein 30-Meter-Schuss. Kein Problem. Das Gewehr. Wie ist das? Was? Auf einen Menschen zu schießen. Mein Ziel drückt ab. Es knallt. Und? Und? Also, Sie meinen, wie ich mich dabei fühle? Wenn die Zielscheibe ein Mensch ist. Wenn ich gut treffe, bin ich zufrieden. Und erleichtert natürlich. Denn wenn es nicht klappt, habe ich nichts Gutes zu erwarten. Von keiner Seite. Aber keine anderen Gefühle. Gewissensbisse? Reue, Seelenschmerzen? Ich weiß nicht. Deshalb frage ich ja. Es gibt nichts als die Aufgabe. Und Befriedigung, wenn die Aufgabe erfüllt ist. Aber Sie müssen doch mehr dabei empfinden. Sowas bleibt doch nicht ohne Nachwirkung. Allmählich gehen Sie mir mit Ihren Fragen auf die Nerven. Ich bin eben neugierig. Aber es sind die falschen Fragen. Als ob Sie unentwegt nach einem Ausweg suchen würden. Lassen Sie mich das Ding jetzt laden. Ich habe dich deiner speziellen Kenntnisse wegen gebraucht, Malcolm. Und dann habe ich dich befördern lassen, damit ich dich als Berater zur Seite hatte. Das war ein grober Fehler. Armer George. Schon seit einiger Zeit allerdings kam mir so manches nicht mehr ganz sauber vor bei dir. Darauf wirst du dich nicht rausreden können. Du bist der Verantwortliche. Es wird dich Kopf und Kragen kosten. Vielleicht. Warum eigentlich das dumme Hin- und Hergeplänkel den ganzen Morgen? Um die Zeit totzuschlagen, Genosse. Um dich von deinen Freunden fernzuhalten. Du hättest sonst sicher versucht auszugleiten. Du hättest mich ja verhaften lassen können. Und den Minister, die Abwehr, die Presse, die Alliierten in unser kleines Geheimnis einweihen? Um mich zum Gespött zu machen? Was sind Sie? Müßiggänger, die sich den Nachmittag um die Ohren schlagen. Jetzt sind Sie dran, Lefebvre. Wer ist wer? Welcher von beiden ist Wilder? Der Größere. Unter dem blauen Schirm. Warum zögern Sie? Es ist schwer zu erkennen bei der Entfernung und dem Regen. Tatsächlich? Dann scheine ich bessere Augen zu haben als Sie. Nein, Wilder ist der Größere. Der mit dem blauen Schirm. Ich war nämlich schon mal in so einer Situation in Südamerika. Da musste mir ein Indio mein Opfer zeigen. Schien mir nicht sehr vertrauenswürdig, hatte etwas Durchtriebenes an sich. Und als zwei Männer in Sicht kamen und er auf den einen deutete, war ich keineswegs sicher, ob er auf den richtigen wies. Und? Was haben Sie gemacht? Sie haben beide erschossen. Alle drei. Der Injo war mir sowieso unsympathisch. Mir wird langsam ungemütlich in meiner Haut. Ihnen wird nichts passieren. Sie mag ich. Wissen Sie, wer der Mann mit dem schwarzen Schirm ist? Ich glaube, er heißt Forbes. Malcolm Forbes? Ja, kennen Sie ihn? Nein. Aber das ist der Deckname unseres Mannes, des Agenten der Moskauer Zentrale. Dann erschießen Sie bloß nicht ihn. Halten Sie den Mund! Warum sagen Sie mir, dass erst jetzt das Forbes der andere ist? Hätte mir seine Beschreibung geben lassen können. Ich habe es vorhin von meinem Informanten erfahren, dass die beiden sich heute hier treffen. Sie haben mich auch nicht gefragt, wer der andere ist. Mir schien das nicht weiter wichtig. Alles ist wichtig. Zum letzten Mal. Haben Sie die Wahrheit gesagt? Oder ist Wilder der andere? Blau oder schwarz? Wenn Sie mich zum Narren halten wollen, wenn Sie ein doppeltes Spiel mit mir spielen wollen... Ich spiele nicht mit meinem Leben. Okay. Also dann, blau. Etwas zurück. Noch ein Stück hinter dem Baum. Ich brauche Platz. Vielleicht ist ein zweiter Schuss nötig. Und eines Tages hättest du meine Freundschaft mit Janine sicher benutzt, um mich matt zu setzen. Sicher. Zu gegebener Zeit? Ja. Jetzt überlegst du wohl, was du tun kannst zu deinem Schutz. Zu meinem und dem unserer Sicherheitsbehörde. Wenn du entlarvt wirst, bist du für die Russen zwar ein Verlust, aber auch ein gewisser Gewinn. Denn die Folge für uns wäre, dass wir von unseren Verbündeten keine streng vertraulichen Informationen mehr erhalten würden. Alle befreundeten Geheimdienste würden uns fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Es würde die australische Abwehr Jahre kosten, sich wieder Achtung zu verschaffen. Wir wären nur noch ein Krüppel. Das kann ich nicht zulassen. Das klingt, als hättest du einen Ausweg aus dem Dilemma gefunden. Und ob ich das habe, verdammt nochmal. So weit würdest du nicht gehen. Hast du eine Ahnung? Du würdest auch auf der Strecke bleiben. Warum? Deine Freunde würden dich nicht mehr kennen. Ich hätte nichts weiter zu tun, als ein paar Akten zu frisieren, einige Beweisstücke zu vernichten. Natürlich läge die Sache schon anders, wenn du aktiviert worden wärst und Geheiminformationen weitergeleitet hättest. Du könntest mich verwenden. Mich umdrehen. Nein, alter Junge. Dir traue ich nicht mehr. Du würdest uns nur neuen Ärger machen. Willst du nicht wenigstens meine Motive wissen? Deine Motive interessieren mich einen Dreck. Das ist wenig schmeichelhaft deinem früheren Freund gegenüber. Freunde waren wir nie. Ich habe Anspruch auf den Rechtsweg, auf ein Verfahren. Damit kann ich nicht dienen. Und meine Frau? Sie tut mir leid, dir vermutlich weniger. Du hast sie als Aushängeschild benutzt. Das war alles. Sie wird sogar besser dran sein ohne dich. Kein Wunder, dass sie dich zum Chef gemacht haben. Würdest du bei besagten Andeutungen noch deinen geheimnisvollen Killer erwähnen? Er ist heute Morgen in Sydney eingetroffen. Woher weißt du das? Diese Frau, von der ich dir erzählt habe. Mary Mitchell. Der Mann hat sich ihrer erinnert. Sie hat den Auftrag bekommen, ihn am Flughafen abzuholen und ihm zu helfen, ihm sein Opfer zu zeigen. Mich. Leider war in der Eile kein Bild von mir aufzutreiben. Und jetzt wird sie nicht auf dich, sondern auf mich hetzen. Lassen wir uns überraschen. Du hast mir nicht die volle Wahrheit über sie gesagt, glaube ich. Ich habe nur ihren Namen und ihre Nationalität geändert. Sie ist nicht Amerikanerin. Sie ist Französin. Und sie heißt... Janine Lefebvre. Richtig. Aber das ist doch absurd. Bisher war alles, was du gesagt hast, verständlich. Bewundernswert sogar. Aber jetzt das? Du guter Gott. Ist ja kein Wunder, George, dass du mich aus dem Weg räumen willst. Hier geht es nicht um deinen Geheimdienst. Du scheust nur die Demütigung, die Schlagzeilen. Chef der australischen Abwehr unter einer Decke mit roter Spione. Janine ist jetzt auf unserer Seite. Oh, wie kann man nur so naiv sein? George, jetzt bist du derjenige, welcher weiche Knie kriegen sollte. Nicht dein Ansehen, dein Kopf ist in Gefahr. Warum? Weil sie dich eingewickelt hat. Nein. Doch. Und du hast gedacht, du verstehst was von Frauen. Du bist nichts als ein alter, geiler Bock. Was für ein Erfolg für Moskau. Ich irre mich nicht in ihr. Was verstehst du schon von Frauen? Sieh dir doch nur deine eigene an. Hinter jedem Hosenbein läuft sie her. Und Janine? Aber du bist eben verknallt in sie. Und blind. Janine würde mich nie belügen. Sie liebt mich. Sie liebt dich. Frag dich doch mal, warum sie sich plötzlich hätte stellen sollen. Nach all den Jahren. Frauen werden sehr geprägt von ihrem ersten Freund. Der erste Mann, die ersten Ideale. Und dann plötzlich überlaufen? Frauen sind unberechenbar, hast du vorhin selbst gesagt. Ach, aber du weißt doch selbst, George, wie eiser diese Leute trainiert werden. Liebesbeteuerung, Küsse, Tränen, sind alles Waffen, die sie benutzen müssen. Bist du auf einmal so blass? Ha? Sitzt der Killer vielleicht auf einem der Bäume hier? Hast du mich deswegen hierher gebracht, George? Um auf den Schießstand zu laufen, wenn die Warnflagge weht, mein lieber Junge. Da muss man entweder gute Nerven haben oder mit Dummheit geschlagen sein. Du bist ein Idiot, George. Du bist ein Idiot! Nicht schlecht, wie? Getroffen. Haben Sie gesehen? Das Ding hat einen leichten Linksstrahl, aber sonst ist nichts auszusetzen. Wie er sich davon macht, kann gar nicht schnell genug laufen. Also dann... Gehen wir. Ich gehe. Sie bleiben, Schwester. Was? Nein, nein, nein, nicht mehr. Du tust uns den besten Dienst, wenn du hier liegen bleibst. Mit der Waffe in der Hand. Selbstmord. So ist jeder zufrieden. Dein Flugticket nehme ich lieber mit. Um keinen Zweifel aufkommen zu lassen. Augenblick noch, Miss Armstrong. Ich diktiere gerade. Janine Lefebvre war gebürtige Französin, den Unterlagen nach von Amerika nach Australien ausgewandert. Möglicherweise wissen die französischen Behörden Näheres über sie. Eine Telex-Anfrage ist unterwegs. Sie war an der Universität beschäftigt, als Lektorin der Soziologischen Fakultät und hat sehr zurückgezogen gelebt. Wann genau sie Forbes kennengelernt hat, war nicht festzustellen, doch fand sich in ihrer Wohnung genügend Beweismaterial für die Annahme, dass sie seine Geliebte war. Absatz. Auf der Mordwaffe waren ihre Fingerabdrücke. Warum sie Forbes erschossen hat, ist ungeklärt. Vielleicht hatte sie eine Heirat angestrebt und war damit auf Ablehnung gestoßen. Malcolm Forbes war schließlich verheiratet. Und in einer leitenden Stellung beim ASS. Sie legte Hand an sich selbst, bevor ich sie erreichen konnte. Ausführlicher Bericht folgt. Ende, zwei Durchschläge bitte, Miss Armstrong. Original an den Minister. Das wär's. Danke.